Deutschlandradio Kultur, der Kompressor mit einem Klassiker Autobahn von Kraftwerk. Und mit diesem Song und dem Album der Düsseldorfer Band werden heute Abend die Kraftwerk-Festspiele in der Berliner Neuen Nationalgalerie eröffnet. 8 Abende lang führt Kraftwerk Alben aus den letzten 40 Jahren auf, begleitet wie üblich von aufwendiger Computeranimation. Damit öffnet nun nach dem New Yorker Museum of Modern Art, der Londoner Tate Modern und dem ZKM in Karlsruhe, dem Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, auch ein Berliner Museum die Tore für den Elektropop der Band. Und im Studio begrüße ich nun den, der für die Berliner Veranstaltung verantwortlich zeichnet, Udo Kittelmann, der Direktor der Nationalgalerie Berlin. Guten Tag, Herr Kittelmann. Guten Tag. Fangen wir mal persönlich an. Sie sind Düsseldorfer, waren 12 Jahre alt, als Ralf Hütter und Florian Schneider Kraftwerk gegründet haben in Düsseldorf. 16, als Autobahn erschien. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Band? Ich habe tatsächlich intensive Erinnerungen an Kraftwerk. Ich meine, das datieren zu können in mein Alter, wo ich 14, 15 war, als ich das erste Mal tatsächlich in meiner Schule damals Kraftwerk gesehen habe. Und an dieses Konzert kann ich mich in Ausschnitten sogar noch ganz gut erinnern, weil das eine Musik war, die ich bis dahin noch nicht gehört hatte. Ich sag mal so, 1970 war die Auflösung der Beatles und ich stand sehr auf Bee Gees und eben Beatles und Rolling Stone schien mir noch ein bisschen weiter entfernt und dann sah ich eben eher per Zufall in der damaligen Schule eben in der Aula das Konzert von Kraftwerk und das hat schon mich geprägt dann auf meinem weiteren Weg einen Musikgeschmack zu finden. Können Sie sich erinnern, was das bei Ihnen ausgelöst hat? Denn klar, man muss das in den Kontext packen. Es war die Zeit des Rock und plötzlich kam da so eine Band. Eine minimalistische Musik und sehr steife Personen, die auch auf der Bühne standen. Soweit kann ich mich dann noch dran erinnern. Nein, es war einfach ein Unverständnis vielleicht auch. Es waren ungewohnte Töne. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, so je früher, desto besser im Leben vielleicht, dass man auf unbekannte Dinge stößt, die einen deswegen vielleicht umso mehr beschäftigen. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig jetzt auf die nächste Woche mit den insgesamt dann doch 8 Konzerten von Kraftwerk. Genau, also nun 8-mal Nationalgalerie. Auch da wird es eine ausgefeilte visuelle Show geben. Das macht Kraftwerk aber immer. Ich habe mich gefragt, ist die Reihe letztendlich nicht einfach eine Konzertreihe in einem Museum statt in einem Konzertsaal? Also wie unterscheidet sich die Veranstaltung von anderen Kraftwerkkonzerten? Es gibt ja gar nicht so viele Musiker, seien es jetzt Solomusiker oder Bands, die in Museen auftreten. Es ist ja auch ein relativ junges Phänomen. Aber sicherlich hat Kraftwerk das auch als erste internationale Musikband, ich will gar nicht sagen bewusst betrieben, aber sie wurden durch die Kunstszene entdeckt, was zu einem Teil natürlich ganz klar an ihrer Musik liegt, die sehr übergreifend ist, weil auch künstlerische Positionen sich dieser Musik, dieses Elektropops nenne ich es jetzt einmal, sich dem zugewandt haben. Zum anderen durch die starken visuellen Effekte, die Kraftwerk von sehr früher Zeit an benutzt hat, eben auf einmal auch eben bildtechnisch ganz, ganz relevant waren. Und insofern ist es schon eine Ausnahme. Ich habe gestern noch einmal zu einem gesagt, der sagte, ach, das macht doch David Bowie inzwischen auch. Der große Unterschied ist, dass David Bowie sozusagen als Konserve in den musealen Bereich gezogen ist. Also man sieht Kostüme, man sieht Aufzeichnungen. Aber Kraftwerk ist bis heute die einzige Musikband, die tatsächlich weiterhin ihre Musik macht und das eben jetzt in Museen. Und dass es in der Neuen Nationalgalerie stattfindet, ist sicherlich noch einmal ein Höhepunkt. Ja, dieser Bau von Mies van der Rohe, dazu dann eben diese Band, die ja auch immer für eine gewisse kühle Funktionalität steht. Wie gut passen denn die Nationalgalerie und Kraftwerk zusammen? Das ist eine kongeniale Partnerschaft, würde ich sagen. Das Gebäude, was so funktional ist, was solch einen puren Architekturstil auch zur Krönung gebracht hat und die Musik von Kraftwerk, die auch minimalistisch ist, die funktional ist, die ja im Geist auch eher sich noch einmal der Moderne widmet. Es schafft noch einmal eine Kühle, die dann tatsächlich wegweisend wird, gerade dann auch mit dem Album Autobahn. 23 Minuten, einen fast staccatohaften Ton und immer wieder das Wiederholen von wenigen, wenigen Wörtern. Das wird dann eben zu so einem großen, großen Einfluss für ganz, ganz viele Musikrichtungen dann für die Zukunft. Die Bedeutung für die Popmusik, die haben Sie eben schon so ein bisschen erläutert. Welches Interesse hat denn die Nationalgalerie daran, Kraftwerk ins Museum zu holen? Was versprechen Sie sich davon? Es ist ja zunächst überhaupt keine andere Entscheidung, ob man sich für einen bildenden Künstler entscheidet oder für eine Musikgruppe. Es ist alles großer Bestandteil von Kultur im Allgemeinen. Und ich habe noch nie oder zumindest nicht in den letzten 20 Jahren die Unterscheidungen treffen wollen zwischen das ist bildende Kunst, das ist Theater. Also wir haben ja heute eher alles sehr fließend. Also die Kunst wendet performative Strukturen an, das Theater, künstlerische Strukturen und so weiter und so fort. Die Musik ist Bestandteil von Kunst, wie die Kunst auch Bestandteil von Musik ist. Und das kommt ja eben zu so einer wunderbaren Deckung bei Kraftwerk. Und was ich eben angesprochen hatte, die starken visuellen Effekte, die Kraftwerk eingesetzt hat, angefangen durch die Plattencover, die heute alles Ikonen, ja bildhafte Ikonen wirklich sind, bis hin jetzt zu ihren Konzerten mit animierten Videoscreenings und 3D-Animationen und. Es ist ein wunderbares Bildtheater, was Kraftwerk auch schafft, nicht nur Musiktheater. Trotzdem bleibt ja die Frage, die klassische Rolle eines Museums ist so das Bewahrende. Wie geht nun ein Museum mit flüchtiger Kunst um? Eine Herausforderung, die es durchaus auch bei anderen Kunstformen gibt, wie Fluxus oder Aktionskunst. Welche Lösungen hat man gefunden? Was haben Sie als Ausstellungsmacher dafür Ideen? Das ist tatsächlich etwas, was die Kunst bzw. die Museen, die Sammeln in den letzten Jahren verstärkt beschäftigt. Und es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die wieder sogenannte Reenactments geschaffen haben, dass tatsächlich Performances aus den 60er, 70er Jahren nochmal aufgeführt werden. Die können sie tatsächlich heute konservieren, in der Form, dass Beschreibungen dort sind und dann von Zeit zu Zeit vielleicht auch wieder aufgeführt werden. Ich möchte Ihnen ein wunderbares Beispiel geben, was wir für dieses Jahr dann schon planen, von Alan Caprow. Und er hat eine der wunderbarsten Arbeiten überhaupt der 60er Jahre gemacht mit dem Titel Fluids. Und es sind immer quadratische, große Architekturen aus Eisblöcken, die über die Zeit natürlich wegschmelzen. Und wir hoffen, dass wir diese wichtige Arbeit tatsächlich für die Sammlung der Nationalgalerie bewahren können. Und mit der Maßgabe, dass alle 10 Jahre das wieder aufgeführt werden wird. Und auch Kraftwerk, das beschäftigt mich natürlich auch jetzt gerade aktuell sehr. Wie kann man nach den 8 Konzerten jetzt vielleicht einen Weg finden, auch für nachkommende Generationen, das wieder innerhalb eines Sammlungskontextes bewahren? Und ich denke, wir werden Lösungen finden. Aber das heißt, es ist schon eine Weiterentwicklung dieses klassischen, dieser Idee, Popmusik kommt ins Museum, indem man die Kostüme von Kylie Minogue ausstellt. Nee, so das finde ich ist nicht der Weg. Ich halte es für viel wichtiger, ist, dass man die Musik hören kann. Das ist das Wichtige, weil das zu unserer Zeit und zu unserer ganzen Sozialisierung eben auch so stark beigetragen hat. Mehr, ich sag mal nach 1950, 60, mehr denn je als in vorangegangenen Jahrzehnten. Ich glaube schon, dass Museen dahingehen sollten, in Zukunft auch Räume bereitzuhalten, wie sie es heute auch tun, wo man Filme schauen kann, auch Musik hören kann, unbedingt. Sagt Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie Berlin und damit Veranstalter der großen Kraftwerk-Konzertreihe, die heute Abend in der neuen Nationalgalerie in Berlin beginnt. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Kittelmann. Bitteschön, sehr gerne. Und heute Nachmittag hier im Deutschlandradio Kultur in der Tonart ab 15.30 Uhr gibt es mehr zum Auftritt von Kraftwerk und dann auch in Fazit nach 23 Uhr eine Kritik.